Immer wieder sonntags, na na na na na na. Hallo und herzlich willkommen zum dritten News-Podcast im Jahr 2017. Heute besprechen wir wieder einmal wie gewohnt die News aus dem vergangenen Monat. Das war natürlich der Februar 2017, das dürft ihr euch nicht verwundern. Und ich bin heute nicht alleine hier, ihr kennt das ganze Prozedere. Mit dabei ist heute auch unser Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallo, ich wünsche euch einen schönen Februar oder März. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo, ich grüße euch. Und ich bin auch mit dabei, oh Wunder. Ja, heute besprechen wir, wie gesagt, die News aus dem Februar 2017. Da beginnen wir direkt oder starten direkt fulminant durch mit den News zum Anime in Deutschland. Da gab es jetzt ja das Verschwinden des Konen Edogawa, das mittlerweile auch erschienen ist. Allerdings gab es in den letzten Wochen einige, ja, Aufreger, einige News dazu. Zunächst einmal die Meldung, dass das Verschwinden des Konin Edogawa, das TV-Special, seit dem 18. Februar bei Anime On Demand verfügbar ist. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Du weißt bestimmt mehr. Ja, zuerst mal hat es sich damit auf sich, dass davor noch ein Trailer erschienen ist, aber gerne machen wir gleich weiter mit der eigentlichen tollen Nachricht, genau, nämlich seit dem 18. Februar bei Anime On Demand für den Standardpreis, den ich gerade nicht im Kopf habe, aber ich kann 2,99 ausleihen und 7 Euro kaufen. Nicht 7,99, soweit ich informiert bin? Oder 7,99, ja, irgendwie so, wie alle anderen Filme auch. Also wird bei Anime On Demand als Film gewertet, was nicht verwundert, denn auch der Preis der DVD und Blu-ray ist ebenfalls an den Filmpreis angelehnt. Also jeder, der den Film oder das TV-Special sehen möchte, hat seit jeher die Möglichkeit, entweder für Anime On Demand oder eben auf DVD und Blu-ray mittlerweile ja auch. Ja, war es nicht auch so, dass das Special zuerst bei Anime On Demand erschien und dann nachträglich auf Disc? Ja, das wird aber öfters so gemacht, weil per se 18. Februar Anime On Demand, 3. März offiziell. Ja, ich sehe schon die Kommentare tippen. Ihr könnt gleich aufhören. 3. März offiziell im Handel. Auf DVD und Blu-ray. Offiziell ist die Begründung, die man mir genannt hat, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Auslieferung. Ja, ursprünglich sollte es ja am 24. Februar erscheinen, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Jetzt eben der 3. März, also um eine Woche verschoben. Ich meine, ja gut, eine Woche ist jetzt nicht die Welt, wenn es um Monat verschoben wäre, werden würde oder geworden wäre, irgendwie so, da wäre das schon dramatischer, aber ich sag mal, eine Woche, das kann ja jeder verkraften und jetzt wird es ja auch so um die Zeit oder wurde schon früher verschickt, also merkt man von der Verschiebung quasi gar nichts oder wenig, jedenfalls. Habt ihr denn das? Ja, ich wollte gerade fragen, wer hat denn das Special gesehen von euch und wie fandet ihr es denn? Ich habe ja beim letzten Mal schon meine Meinung gesagt, weil ich das Special schon vorher mal auf Japanisch gesehen hatte. Ich habe es jetzt nochmal gesehen und meine Meinung hat sich nicht wesentlich geändert. Ich finde es immer noch nicht gut. Ich finde die Idee des Crossovers immer noch nicht gut und ja. Welches Crossover meinst du jetzt? Das Special ist ein Crossover. Mit wem? Mit dem 2012 erschienenen Live-Action-japanischen Film Key of Life. Aha. Der Kondo zum Beispiel ist da der Hauptcharakter. Hast du vielleicht nicht gemerkt, weil... Stand auch nirgendwo in den offiziellen Pressemitteilungen von Kase. Dabei hat sogar Gosho Aoyama mit dem Drehbuchschreiber irgendwie für das Special ein bisschen zusammengearbeitet, damit das sie die Charaktere so zusammenbringen können. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich die Charaktere einfach besser... Ich fand, mir fehlt da etwas, weil ich den Film halt nicht kenne. Ja. In Japan war der ein Riesenhit, aber den kennt halt hier keine Sau. Und ja, auch das Special sieht immerhin gut aus. Aber sonst, naja. Und da, ich muss sagen, das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, dass in der Produktionsfirma von Conan, von dem Anime-Firma, iFanboys sitzen, so wie Olli, die wirklich sie hart pushen wollen und auch das Pairing Con und Ai ein bisschen teasen wollen. Das merkt man in diesem Special echt, dass, dass da, es ist inzwischen auch, die japanischen Fans haben das auf Twitter auch inzwischen rausgefunden, dass da wirklich in den Storyräumen wirklich ein paar Ai-Fans gibt, die den Shinichi und Ran-Fokus im Manga nicht ganz so mögen. Und das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber selbst abgesehen davon, wie gesagt, meine Meinung hat sich nicht geändert vom letzten Mal. Ja, also ich finde, eben weil ich ein großer Ai-Fan bin, fand ich das Special dahingehend ein bisschen besser. Es war halt, ich sag mal, ja, es wird so in die Kategorie von Film einordnen. Ich weiß, also die für mich per generell immer ein bisschen schlechter sind als die Anime-Umsetzung der Serie. Weshalb ich auch hier sagen würde, also es war gut, man war 90 Minuten gut unterhalten, aber es war jetzt nicht das, wo ich sagen muss, das hätte mich jetzt vom Hocker gehauen. Aber generell fand ich es doch eigentlich gut. Ja, ich möchte noch dazu sagen, also wir haben schon angefangen, das hier in die Filmreihe mit einzuordnen. Wenn ich das Verschwinden des Conan Edogawa mit allen bisher erschienenen 19 Filmen in einen Topf werfen müsste, dann wäre das ja vielleicht einer der schlechtesten Filme, die bisher in Deutschland erschienen sind. Ja, das ist so tatsächlich meine Meinung. Ah, ich sehe schon, die Steine werden geworfen. Ja, also ich habe mal irgendwo schon gesagt, grundsolide, aber mehr nicht. Das war das erste Mal, dass ich einen Conan-Film, Film in Anführungszeichen, gesehen habe und am Ende dachte, ja, okay, ja. Okay, das schlagt alles. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber da der Funke ist nicht übergesprungen bei mir. Ja, wenn man so ein bisschen mit offenem Mund und offenen Augen da ist und denkt, das war's jetzt schon, da fehlt ja noch irgendwas, so in dem ja, Motto da hat irgendwo der Kniff unterm Pfiff gefehlt, ne? Feuer unterm Hintern, irgendwo war nicht da. War nicht da. Aber alle, die den Film noch nicht gekauft haben oder auch noch nicht gesehen haben bei Anime On Demand, kein Problem. Falls ihr auf der Manga Comic Con seid, die im Rahmen der Leipziger Buchmesse stattfindet, kein Problem. Dort kann man den Film nämlich auch sehen. Der wird dort gezeigt am Freitag, nämlich von 10 Uhr bis 11.45 Uhr in Halle 1, Ebene minus 1, Raum M3. Alles klar. Viel Spaß. Ah, ich weiß, wo das ist. Auch bei uns aber nachzulesen auf conannews.org. Ja. Ich finde diese Kategorisierung, die man hier in Deutschland vorgenommen hat, das quasi als Film zu kategorisieren, furchtbar. Also wurde ja so gemacht, ne, eigentlich. Ja, ne? Aber ich meine, das ist es einfach nicht. Nee, da sitzt ein anderes Team dran. Das lief einfach in Japan im Fernsehen. So, und das war fürs Fernsehen produziert. Deswegen, ja. Also und ich finde, den Unterschied merkt man auch. Denn das hier würde ich niemals so auf einer großen Kinoleinwand sehen wollen. Ich meine, wenn ihr auf der Leipziger Buchmesse seid, viel Spaß. aber nein, das. Ja, Moment, aber wenn man es auf der großen Kinoleinwand guckt, mit vielen anderen Fans zusammen, ist das Gefühl ja auch ein ganz anderes wiederum. Ja gut, ja, aber das ist wie gut, wenn man bei Videospielen sagt, oh ja, das Spiel hat einen Koop-Modus. Im Koop macht alles Spaß mit Freunden. Das macht das Spiel noch nicht automatisch gut. Ja, aber genau besser, als wenn es gar nicht gezeigt werden würde. Also ja, natürlich ist es schön, dass es gezeigt wird. Nee, halt. Ich wollte nicht kritisieren, dass es gezeigt wird. Ich finde nur den Film, das TV-Special, nicht besonders gelungen. Besser als der 14. Film, keine Frage. Was? Besser auch als die meisten Kalte-Kind-Filme. Was? Keine Frage. Ja, um mal wieder zu positiven Meldungen zu kommen, du hattest ja auch ein Unboxing dazu gemacht, da wo man nochmal genau auf YouTube anschauen kann, bei uns auf youtube.com/conannews, was es denn mit der DVD und mit der Blu-ray auf sich hat. Ja. Und soweit ich informiert bin, reiht sich ja auch die DVD perfekt in die Reihe ein der Kinofilme, dass man die quasi daneben stellen kann mit der gleichen Box. Nicht wahr, Kevin? Absolut nahtlos, ja. Es sieht aus wie ein Film, nur natürlich etwas anders mit dem Logo. Die haben ein anderes Detektiv Conan Logo genommen, nämlich das, was wir vom Manga eigentlich eher kennen. Warum auch immer. Aber ja, ansonsten passt das nahtlos ins Regal. Steht auch schön daneben. Also erstens, ich hätte nie gedacht, dass du das Unboxing hier erwähnst. Zweitens, ganz wichtig vielleicht für alle, es gibt als extra Bonus kein 20-seitiges Booklet, sondern dafür, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder selbst wissen oder herausfinden, ein Poster zum TV-Special in A3-Größe. Ja, okay. Ja. Ist auf einer Seite bedruckt, sieht, wie ich finde, wirklich hübsch aus. Ich meine, die Knicke lassen sich ja schwer vermeiden, außer man würde es separat versenden in einer Rolle, ja, aber super. Das würde die Kosten ja in die Höhe sprengen. Von daher, ich bin wirklich zufrieden. Mir gefällt das Poster sehr, aber ich persönlich hätte lieber ein Booklet. Das Booklet gehabt, ja. Und dann sage ich auch warum, denn das, was Lasse gesagt hat, mit diesem Crossover-Zeug, das wusste ich ja gar nicht. Das weiß auch kein anderer, wenn er das TV-Special einfach kauft. Und bevor er den Conan-Cast gehört hat, jetzt wissen es alle. Ja, aber ich meine, ne? Ja. Allein dafür würde sich ein Booklet schon viel, viel eher lohnen als ein Poster. Meine Meinung. Ich möchte nochmal was anderes ansprechen zu dieser ganzen Filmsache, was jetzt noch. Glaubt ihr, die haben das in Deutschland extra gemacht, um die Leute abzugreifen, die das nicht wissen, dass das kein richtiger Film ist? Ja, Punkt, ja. Ja, ich denke mal, es könnte einfach daran liegen, dass vielleicht die Unterteilung so schwierig ist, weil man als normaler Fan vielleicht nur Film und Serie kennt und dazwischen halt nicht so viel existiert, was man so gut vermarkten könnte. Und es ist ja definitiv keine Serie, sondern ein eigenständiges Produkt. Ja, aber Produkt. Die Aufmachung ist wirklich ja extra so nah wie möglich an die Filme angelegt worden, ne? Ja, aber hätte man dann jetzt extra für dieses eine Special da eine andere Aufmachung machen müssen sollen? Ja, damit es dann anders aussieht, keine Ahnung, in der gelben Box oder sowas, dass man dann... Ich habe mir ja gerade gewünscht, dass es perfekt ins Regal passt neben die Filme, sonst würde ich es mir nicht kaufen, ganz ehrlich. Also. Naja, aber dann ist es ja, dann solltest du es ja auch nicht kaufen, denn das Conan-Logo sieht schon verdammt anders aus, ne? Und sticht schon stark hervor. Das ist doch ein Unterschied, dass man es erkennen kann, dass es kein Film ist. Ach so, ich dachte, du wolltest, dass es gleich aussieht, ja, aber damit es wie ein Film aussieht und, okay. Ja, Hauptsache es passt ins Regal. Aber ich meine, Fans in Deutschland haben doch schon mal was von OVAs zum Beispiel auch gehört. Das die werden doch bei, welche bei, Fans, Lasse? Ja gut, aber ich meine, ich glaube, in Deutschland laufen nicht so viele Fans rum, die nur Con-Fans und sonst keine Anime-Fans sind. Nee, ich meine, welche Art von Conan-Fan? Die es nur von Viva oder ProSiebenMax kennen, die sind natürlich in Sachen Filme oder gar TV-Special noch nicht so ganz vorne mit dabei. Oder gar Manga, also wirklich. Aber ist das die Zielgruppe, die für 25 Euro einen Film kauft oder beziehungsweise dann ein Special? Ja, aber du kannst jetzt auch nicht den Film oder das Verschwinden des Conan Edogawa als TV-Special titulieren, wenn es zum Beispiel in Deutschland gar nicht im Fernsehen lief. Das wäre ja auch, würde sagen, irreführend. Dann denken alle, hä, das habe ich noch nie im Fernsehen gesehen, was ist das denn? Ja, aber die Filme liefen ja auch nicht, also. Ja. Und du nennst es trotzdem Film. Es lief hier aber auch nicht im Kino. Das stimmt. Ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass es in Deutschland halt keine anderen Kategorien gibt außer Serie und Film. Die ganzen Specials, die wir in Japan haben mit den längeren Episoden und OVAs Special wäre gut, ja. Bonusfiles und wie sie alle heißen, das gibt es halt in Deutschland nicht. In Deutschland. Also hinten steht drauf, ne? TV-Special. Ganz oben in einem Sternchen. Also gelogen wird nicht. Es ist halt nur nicht so ersichtlich, ne, für den normalen Fan. Aber du glaubst, dass es Absicht ist auch. Also ich hätte es jetzt so vermutet, dass das so ein bisschen offen gelassen wird. Ach ja. Das ist ja schon ein... Ich meine, es geht ja um Geld. Also ich glaube schon, ja. Ja, und die Filme verkaufen sich ja auch gut. Da ist klar, dass man da irgendwo anschließen will. Ich meine, beim Sonderband mit den Gosho Aoyama Short Stories, wo wir auch einen Podcast zu gemacht haben, der ist ja auch ähnlich aufgemacht wie ein normaler Detective Conan Band. Das ist auch ganz klar, dass man daran anschließen Tat, will. Ja. Hier vielleicht ja, jetzt auch an die Filmreihe. Ja gut, aber das war ja in Japan genauso. Da in Japan ist das ja auch so aufgemacht. Ja, hast du die japanische DVD vom Verschwinden des Conan Edogawa? Ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, das wurde ja im Band 86 in Japan im Bundle verkauft. Es gab ja eine Premium-Edition, wo das Verschwinden dabei war, eine DVD. Und ich meine, da stand auf dem Schuber vorne drauf TV-Special. Ja, aber da lief es ja auch im TV. Ja, eben. Und hier nicht. Im deutschen TV lief es halt nicht. Ja, ja und die Kinofilme laufen in Deutschland auch nicht im Kino. Das war das, was wir gerade eben gesagt haben. Hm. Ja, Lasse hat schon recht. Aber hinten steht drauf TV-Special. Ja, also ganz kurz möchte ich noch sagen, ich finde, es ist sehenswert für den Fan, möchte ich ganz kurz schon mal sagen, sehenswert an sich auf jeden Fall, aber zeigt das niemandem, der keine oder nur wenig Ahnung von Detektiv Conan hat, den schreibt ihr damit ab, finde ich. Also wenn ich mit Conan nicht viel am Hut hätte, dann würde ich, nachdem ich das gesehen habe, auch nicht viel mehr am Hut damit haben wollen. Also überhaupt nicht mehr, nö. Machen wir weiter mit was Erfreulicherem, noch was Erfreulicherem. Und zwar startet ja bald die erste Detektiv Conan DVD-Box hier in Deutschland durch. Die erscheint ja, glaube 16. März ungefähr oder 17. irgendwo da. Und da ist jetzt auch ein Trailer zu verfügbar. Und die ersten beiden Episoden, die sind auch zeitgleich mit dem heutigen Podcast hier am 5. März bei Anime On Demand erschienen, beziehungsweise wenn ihr den Podcast vielleicht rechtzeitig hört, um 13.30 Uhr, dann sind die Episoden, erscheinen die erst um 18 Uhr, also, ja, okay. Also die Episoden 1 und 2 sind quasi bei Anime On Demand da und es geht auch wöchentlich weiter und Kevin hat die Details. Ja, nämlich nicht 18 Uhr, sondern um 16 Uhr kommen die Episoden an. Habe ich mich vertan. Ja, und alles Weitere, ja, der Trailer zeigt natürlich nichts Neues. Das ist ja auch in Ordnung, denn es geht gar nicht anders. Ne? Von daher ist das so okay. 34 Episoden auf insgesamt 6 DVDs in der ersten Box. Auch in Ordnung an sich. Am 17. März, hat Philipp schon gesagt, ja, 2 weitere im Juni und im September. Bei Anime On Demand kostet eine Episode 99 Cent, wenn ihr sie ausleihen wollt, für 48 Stunden oder 2,99 Euro, wenn ihr sie digital erwerben wollt. Ja, die Mistgabeln sehe ich schon, sehr schön. Aber ihr könnt natürlich auch ein Anime On Demand Abo erwerben oder falls ihr schon eines habt, dann entstehen euch keine weiteren Kosten und ihr könnt direkt mit dem Streaming beginnen. Ja. Nach dem Cast. Ja, genau. Was ich dazu sagen muss, ich finde es ein bisschen unsinnig, dass man das zum Erwerb freigibt, denn 3 Euro pro Episode bei 34 Episoden in einer Box sind das ja umgerechnet über 100 Euro, 102. Und die DVD kostet ja haptisch nur 50, 60 Euro. Das ist ja, ja vollkommener Unsinn, sag ich mal. Es ist nicht Unsinn. Das ist ja natürlich auch Geschäft. Ne? Also, ja. Man kann ja natürlich hoffen, dass irgendwer so doof ist. Und nee, das ist doch unsinnig, wenn man die dann stattdessen lieber für, ich sag mal, 1 oder 2 Euro vielleicht zur Verfügung stellen würde. Da könnte man vielleicht noch Leute abgreifen, die wirklich damit überlegen, sich das so zu kaufen, denn so würde ich nie auf die Idee kommen und sagen, ich kaufe mir die Episoden online oder die einzige Möglichkeit wäre, wenn ich sagen würde, ich will nur 2, 3 bestimmte Episoden für immer behalten. Für immer mit Sternchen, solange es Anime On Demand gibt. Ja, genau, aber zum Beispiel Mord unter Freunden könnte man sich ja kaufen mit der kleinen Bonus-Szene, da hatten wir ja schon drüber berichtet. Ja, ja. Ansonsten würde ich jetzt keinen Sinn sehen, auch an euch Zuhörer, die ganzen Episoden einfach online bei Anime On Demand zu kaufen. Ja, außer man hat einen Chromebook vielleicht, ne? Die haben ja keinen DVD oder Blu-ray. Ja, okay. Aber selbst dann würde ich lieber einen DVD-Player kaufen. Ja, so soll das oder sein. Man kauft sich einfach nur die Folgen, die keine Filler sind. Das geht natürlich auch. Ich weiß nicht, wie viele das dann sind unter den ersten 34. Nicht ganz so. Da gab es noch nicht so viele Filler. Von daher. Oder man kauft sich nur die Filler, um auch mal eine andere Sache zu sagen. Oder man kauft sich nur die Episoden, die einen 3 in der Zahl haben. Man kann sich auch auspeitschen lassen, aber was? Aber nur die Filler kaufen und dann den Manga dazu lesen. Ist doch perfekte Kombination. Da hat man die ganzen Stoff in einem. Ja. Naja, also ich finde es unsinnig. Die Box ist dann meiner Meinung nach schon sinnvoller. Und es geht dann ja auch weiter mit jeweils 2 Episoden jeden Sonntag. Immer wieder sonntags. Na. Ist das denn die Regel, dass das so gemacht wird? Ich kenne das eigentlich nur so, dass man sagt, oh, die Staffel ist jetzt verfügbar und die hauen dann alle 30 Folgen raus. Bei anderen Plattformen, ich weiß nicht, wie ist das bei Anime Demand, immer so, dass sie da sagen, ja, nur einzelne Folgen und immer wöchentlich? Ja, so wie wir berichtet haben, ja, jeden Sonntag 2 Folgen. Auch bei anderen Serien, ja? Ja, die kommen immer so stückweise halt. Also es ist irgendwann die ganze Serie dann da, aber die werden halt immer so im Set sozusagen veröffentlicht. Okay, gut, das wusste ich nicht. Und ich sag mal, bei Detective Conan bietet es sich auch an, denn die ersten 34 Episoden, wenn die in Zweierblöcken weiterhin wöchentlich veröffentlicht werden, sind dann auch irgendwann im Juli fertig, das heißt im Juni. Das heißt, dann schließt quasi Box 2 daran an, wenn man dann die Veröffentlichung zeitnah fortsetzt Und dann wären wir mit allen 102 Episoden quasi im Februar 2018 fertig. Also ein Jahr haben wir dann Stoff bei Anime On Demand aus Detective Conan Sicht. Ja, muss man dann sehen, ob das so fortgesetzt wird, ob Anime On Demand dann vielleicht zwischenzeitlich sagt, komm, wir bringen doch mal 3 Folgen auf einmal raus oder 4, was ich mir gut vorstellen kann dann. Ja, man weiß auch nicht, wie es danach weitergeht, ob dann noch weitere Boxen kommen und so weiter und so fort. Steht ja alles noch ein bisschen in den Sternen. Aber wir haben erstmal eine Box und dann kommen ja 2 und 3 noch hinterher. Ja, dann kommen wir noch zu einer Meldung zum Fernsehen. Diesmal kein TV-Special, sondern die reguläre Ausstrahlung. Denn Detective Conan wird nach den 111 Episoden, die ja schon angekündigt waren für ProSiebenMax, auch weiterhin bei ProSiebenMax zu sehen sein. Es geht weiter mit den Episoden 112 bis 333. Also wir bekommen alle bisher veröffentlichten Episoden, die in Deutschland so synchronisiert wurden, auch bei ProSiebenMax zu sehen. Nicht wahr, Kevin? Ja, in der Tat. Und das ist eine ziemlich erstaunliche Meldung, wie ich finde. Denn das heißt ja, dass auch für, erstens heißt es ja, die Quoten sind so, dass man Conan ruhig weiterlaufen lassen kann. Zweitens heißt das, oder frage ich mich ja dann, Moment mal, wie lange hat ProSiebenMax denn eigentlich schon die anderen 222 Folgen? Ich meine, erstmal hieß es ja auch, wie bei Kase, 111. Aber jetzt bin ich dann doch stutzig geworden, denn das finde ich dann schon erstaunlich. Seit wann oder wie lange man denn schon geplant hat, auch die restlichen schon synchronisierten Folgen auch wirklich zeigen zu wollen. Naja, vielleicht hatten sie die ja, als sie die Lizenz oder die Folgen gekauft haben, gab es die sozusagen nur im Set zu kaufen. Dass sie halt quasi alle Folgen kaufen mussten sozusagen und sie hatten die Folgen und schon. Und dann aber sagen, hey, wir kaufen alle 333, aber wir wollen erstmal nur 111 ausstrahlen. Ja. Ich meine, das wäre ja Geldverschwendung. Vielleicht ist es auch so gemeint, dass sie vielleicht gesagt haben, komm, wir dritteln das, zeigen erstmal 111, um zu gucken, ob überhaupt noch die gute Resonanz da ist für Detective Conan und das dann nicht heißt, ich meine, wenn sie vorher gesagt hätten, wir zeigen 333 Folgen und stellen dann fest, huch, die Quoten sind nicht so, wie wir es uns erhoffen und brechen nach 100 Folgen ab, wäre es ja ein klarer Abbruch. So hätten sie nach 111 Folgen sagen können, okay, ist fertig ausgestrahlt, wir haben nicht mehr oder wir zeigen jetzt was anderes. Das wäre dann nicht so ein klarer Bruch und die Detective Conan Fans wären trotzdem positiv gestimmt, in gewisser Weise. Mhm. Oh. Und schön ist natürlich auch, dass die 111. Folge am 6. April gezeigt wird, das Spukhaus der Goblins Teil 2, und schon am nächsten Tag dann die 112. Folge nahtlos weitergesendet wird mit Mord mit Blitzlicht. Finde ich toll. Ich frage mich ja immer noch, wann das in den TV-Zeitschriften endlich mal umgestellt wird. Weil wenn ich bei ProSiebenMax auf meine TV-Zeitschrift gucke, steht da um 18.50 Uhr immer Kinder-TV. Und das ist wahrscheinlich ein Platzhalter, aber ich finde, langsam hätten die ProSiebenMax das mal irgendwie umstellen können. Ja, ist die Frage, ob die Einfluss darauf haben. Ja, aber genau, wie Lasse schon sagt, ne, immer so ungefähr ab 18.45, 18.50 Uhr unter der Woche. Oder hoffentlich auch weiter im Online-Stream. Genau. Und dann auch bald bei Anime On Demand. Die entsprechenden Folgen ist natürlich auch eine Sache, dass dann, wir bekommen jetzt bei Anime On Demand quasi mal von vorne nochmal alles erzählt. Und bei ProSiebenMax läuft es dann entsprechend weiter, natürlich auch schneller weiter, als es bei Anime On Demand der Fall ist. Ja. Ne, der Unterschied ist halt auch, bei Anime On Demand sind die Folgen natürlich dann auch länger als nur 2 Wochen verfügbar. Und nicht kostenlos. Stimmt. Stimmt natürlich auch, ja. Genau, ja, hat immer 2 Seiten die Medaille, ja. Genau. Aber hat man dafür natürlich auch die Chance, ältere Folgen nachzuholen, falls man seit 2002 keine Möglichkeit hatte, das zu tun. Genau, ich kann euch auch auf den nächsten Podcast, auf den nächsten Themenpodcast verweisen, der ja nächste Woche dann erscheint. Da gehen wir nochmal genauer auf die auf ProSiebenMax ein und schauen uns an, was es denn mit neuen Folgen eventuell auf sich hat und weitere Themen. Also da könnt ihr gerne gespannt sein auf kommende Woche. Ja, zunächst noch kurze Zusammenfassung. Also ProSiebenMax zeigt Detective Conan weiterhin. Bis 333 geht's voran. Was danach ist, weiß man aktuell noch nicht. Und ich würde sagen, wir springen weiter zum Manga in Deutschland, da haben wir nicht so viel zu berichten, deswegen springen wir auch von dort direkt weiter zur spoilerfreien Zone. Da gibt's einen neuen, finalen Trailer zum 21. Film, der Mitte April in den japanischen Kinos läuft. Und da hat Lasse ein paar Details zu, nicht wahr? Der Trailer, wie gesagt, es gibt immer den finalen Trailer, das ist dann der 90 Sekunden lange Trailer. wo auch der offizielle Song vorgestellt wird des Kinofilms. Der wird diesmal gesungen von Mai Kuraki. Oh Wunder. Ja, es ist aber ein sehr schöner Song und wir bekommen in diesem Trailer vor allem präsentiert, was in den Textankündigungen, also auf den Webseiten von Con bisher zu sehen war. Großer Fokus auf Mumi Gioka, die im Manga in Band 91 das erste Mal vorkommt, der ja in Deutschland noch erscheint. Und eine andere Figur aus vermutlich Band 93. Also, spoilerfrei, aber mach weiter. Ja gut, aber ich meine, das ist halt im Trailer. Ich sage ja jetzt auch nicht mehr dazu, als dass sie in der Zukunft vorkommt. Und wir sehen halt den Inhalt des Films, nämlich, dass Momiji und Heiji sich mal als Kinder getroffen haben und er ihr quasi mit einem, wie nennen wir das auf Deutsch, wenn die so die kleinen Finger aneinander Versprechen. Haken? Versprechen. Sie geben sich so ein Versprechen, Pinky Promise auf Englisch, und dass Heiji sich später heiratet. Und ja, 10 Jahre später kommt er und sagt, so, versprochen ist versprochen. Ha. Zeit loszulegen, Heiji, und das gefällt Kasa natürlich gar nicht. Ja, der Film legt einen großen Fokus auf altjapanische Gedichte, zu denen es eine Mordserie gibt, die damit in Verbindung steht, und zur gleichen Zeit gibt es ein Karuta-Kartenspielturnier, was wir vielleicht aus Band 72 kennen, wo das Heilbarer und die Detective Boys in der Wohnung des Jungen gespielt haben, dessen Eltern sich so komisch verhalten haben. Ja. Da gibt's ein großes Turnier und Kasua ist aus irgendwelchen Gründen auch Mitglied in ihrem Karuta-Club, neben ihrem Aikido-Club, und nimmt dann auch an dem Turnier teil, weil Momiji auch sie so auch ein bisschen herausfordert. Und wir sehen schon im Trailer, es wird ein hitziges Duell geben zwischen den beiden Rivalinnen um Heijis Liebe. Und zur selben Anzeige gibt's Ran und Con sind halt auch da und es gibt Bombenanschläge und so und Heiji und Con springen mit Motorrädern überall hin. Ja. Es ist mal wieder actionreich, wobei ich echt gehofft hatte, dass es so ein bisschen mehr wie Film 7 wird, also ein bisschen ruhiger. Einer der besten Filme, wie ich finde. Aber für Explosionen ist mal wieder gesorgt. Und ja, Mai Kuraki singt den Song, 15. April geht's los. Ich freue mich drauf eigentlich. Wird bestimmt, also Film 19 und Film 20 habe ich mich nicht drauf gefreut und die waren dann auch nicht so gut, aber auf den Film freue ich mich mal wieder. Echt? Du fandst Film 20 nicht gut? Ich finde den Trailer total langweilig, aber das Lied hat mir gefallen. Also Mai Kuraki ist ja natürlich Conan Stammensemble, aber reicht. Macht weiter. Ja. Also ich persönlich muss sagen, ich fand den Trailer, ja, er hat mir ein bisschen zu viel gespoilert, wie eigentlich schon der Teaser so, ne, die Endszene mit dem brennenden Haus, was da wohl einstürzt, und da denke ich mir so, muss man das in den Trailer mit reinpacken für die Spannung oder wie? Aber ich bin eh nicht so ein großer Fan von Filmtrailern, deswegen keine Ahnung, ob man das heutzutage so macht. Aber gut, ich muss sagen, ich hätte mich auch gefreut, wenn das nicht mehr so actionreich ist und dass dann wieder die Bomben auftauchen. Ich glaube, das Solar Skateboard war auch mal kurz zu sehen, wo Connor wieder durch die Lüfte geflogen ist in Lichtgeschwindigkeit. Ja, ich hätte es mir auch gewünscht, wenn es ein bisschen ruhiger geworden wäre, zumal ich meine, dass es Gosho auch im Interview mal angekündigt hatte, dass der das Film sagt ruhiger, er jedes Jahr. Ja, dass er ruhiger werden soll, gerade zum letzten Film im Vergleich, aber gut, ist dann halt nicht so, muss man mit leben. Ich bin mit gemischten Gefühlen, blicke ich dem Film entgegen. Gut, dann sind wir auch schon durch mit der spoilerfreien Zone und wie es sich gehört, schmeiße ich hier heute Kevin hochkant aus dem Podcast raus. Nein. Ja, gerne. Darfst gerne dabei bleiben, aber ich weiß, du möchtest es nicht, deswegen ich möchte nicht. Verabschiede ich dich hier. Wunderbar. Vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss. Bleib hier, geh nicht. Ja. Oh. Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan, beziehungsweise den Episoden, die dort ausgestrahlt wurden, sind immer wieder 4 an der Zahl. Der letzte News-Podcast ist auch dementsprechend 4 Wochen her. Ja, wir beginnen mit den Episoden 847 und 848. Chibas schwieriger UFO-Fall, wieder ein Fall, der auf dem Manga basiert, den dürften deutsche Manga-Leser schon kennen. Und die beiden Episoden wird uns jetzt Olli vorstellen. Bitte, Olli. Ja, dann beginnen wir gleich mal im Polizeirevier, beginnen wir diesmal, wo Chiba seine Kollegen quasi ausfragt, weil er einen bestimmten Fall nochmal neu aufrollt und dann will er sozusagen da rüber was rausfinden und er fragt natürlich Yumi und Naeko, die Kollegin von Yumi ist natürlich dann auch immer mit dabei und da gibt es dann auch gleich mal wieder eine Rückblende an den Anfang sozusagen, wie sich die beiden das erste Mal kennengelernt haben. Und Chiba weiß ja immer noch nicht, wer Naeko sozusagen in Erwachsenenform, wer sie halt ist. Er hat sich noch nicht erinnert. Und es ist fraglich, ob er das überhaupt jemals tun wird. Wir wissen es nicht. Und naja, dann geht sozusagen die Fragerei von Chiba sozusagen. Es geht dann um den einen Fall sozusagen, wo den Yumi dann charakterisiert und sagst, willst du etwa immer noch diesen einen Fall lösen, diesen blöden Fall? Also das sagt sie nicht, aber so halt. Weil nämlich bei dem Fall soll es um ein Alien und ein UFO gehen, also ein Alien hat sozusagen, ist von seinem UFO über einem Schulhof erschienen, ist da rausgebeamt oder wie man das nennt, hat dann einen Menschen umgebracht, ist dann in sein UFO und wieder abgehauen und ja, das ist natürlich eine sehr atemberaubende Story und naja, Chiba untersucht halt diesen Fall. Ja, dann wechselt sozusagen die Szene in die Detektei Mori, wo wir Mori gleich sagen oder fragen hören, was, du willst, dass ich ein Alien suche oder irgendwie so? Und dann sehen wir halt auch die Personen, die an dem Gespräch beteiligt sind. Natürlich einmal Mori und dann Hina, eine Bekannte sozusagen von Ran, die auch Karate ausübt, die aber an eine Parallelschule, nennt man das Parallelschule oder einfach nur andere Schule, die da sozusagen, die besucht halt eine andere Schule und an der Schule sozusagen meint sie dann halt während des Karate-Trainings, während des Joggens und so im Park, meint sie dann halt, ja, sie hat ein UFO gesehen und Mori, also Kokoron, soll jetzt sozusagen dieses UFO finden und ist alles sehr mysteriös und dann gehen sie halt auch zu der Schule, um sich das da mal anzusehen, um zu zeigen, ja, wo Hina das UFO gesehen hat. Und als sie dann sozusagen die Schule betreten wollen, kommen sie da aber nicht rein, weil halt sich an der Schule, wie gesagt, der Mord ereignet hat, den wir im Polizeirevier von Yumi gehört haben. Und sie schmuggeln sich dann aber durch sozusagen eine Tür, die kaputt ist. Da können sie dann doch auf den Schulhof gelangen und stehen dann halt vor diesem Betonbeet, wo sozusagen das Ganze passiert ist. Da sieht man halt zwei Abdrücke von Männern, die in dem Beton lagen, mit Fußabdrücken dann. Und der eine ist halt das Opfer, der ist tot, der kann nichts mehr dazu sagen. Aber der andere, der hat halt überlebt und die Tat halt auch bezeugt. Und der hat halt dann eben erzählt, wie wir am Anfang gehört haben, UFO kommt, Außerirdischer, tötet den anderen und der andere wurde dann durch ein helles Licht oder so bewusstlos und ist dann da auch mit umgefallen. Ja, das untersuchen sie halt. Während sie darüber sprechen, kommt dann Chiba an, der ja wie gesagt auch den Fall untersucht und ja, dann finden sie sozusagen oder dann wollen sie halt sozusagen diesen Zeugen, wollen sie dann aufsuchen und gehen dann da entsprechend auch hin sozusagen in die Wohnung und ja, wollen dann da sozusagen mehr über den Fall rausfinden und ob das Ganze auch wirklich jetzt mit Aliens zu tun hat oder auch nicht oder ob da vielleicht doch ein Mensch seine Finger im Spiel hatte. Man weiß es nicht. Ich lasse euch hier da mal im Regen stehen, obwohl es an der Episode nicht geregnet hat. Es war ein sehr heißer Tag. Und ja, deshalb würde ich sagen, sehr empfehlenswert die Episoden, sag ich mal, sind eine nette Unterhaltung. Chiba spielt eine größere Rolle in der Episode und auch der Charakter von Hina gefällt mir sehr, sozusagen die Beziehung sozusagen zu Ran, dass man da so ein bisschen Schulaktivität so ein bisschen mitbekommt, so Alltagssituation mäßig. Und ja, von daher haben mir die Episoden eigentlich ganz gut gefallen, als ich sie jetzt so gesehen habe und ich habe mich da recht gut unterhalten gefühlt, obwohl der Fall jetzt an sich natürlich nicht so besonders war. Aber man kann sich die Episode gerne mal ansehen und ich vergebe hier durchschnittliche 3 von 5 Fußabdrücken. Ja, ich wäre jetzt auch so bei 3, vielleicht 2,5 eher. Der Fall war schon echt schwach. Hina war cool. Der größere Fokus auf Chiba war auch ganz nett. Selbst die ganze Naeko-Geschichte hat nicht sonderlich gestört, außer dass sie halt ein ziemlicher Stalker ist. Aber was ich an der Anime-Umsetzung schwach fand, war, wie sie den dünnen Chiba aussehen haben lassen. Weil im Manga ist es zwar auch leicht befremdlich, aber stilistisch konsequent und nie so anders, dass ich sagen würde, hier irgendwas stimmt nicht. Aber in der Anime-Episode sah der dünne Chiba halt echt total komisch aus. Ich finde, das haben sie nicht gut hinbekommen, ihn so darzustellen. Der sah aus wie ein Alien fast, in manchen Einstellungen. Ja, es war irgendwie, also man hat ihn nicht unbedingt wiedererkannt. In einem Manga habe ich ihn sofort erkannt, auch in seiner dünnen Form. Da merkt man, die hatten keine Ahnung, wie sie das Charaktermodell machen müssen, haben sich aber auch gedacht, ja, das ist jetzt eh nur für ein paar Minuten in dieser Folge, egal. Und das ist halt schwach, finde ich. Also ich bleibe bei 2,5 von 5. Aber Hina ist echt cool. Die kann ruhig nochmal auftreten. Sie ist ja jetzt auch im Episode 1 Special aufgetaucht. In einem hitzigen Kampf, ja. Richtig, sie war eine von Rans Gegnerin im Karate-Turnier, was Ran gewonnen hat, wodurch Shinichi sie nach Tropical Land eingeladen hat. Also könnten wir sagen, wenn Hina ein bisschen besser gekämpft hätte da, dann wären uns viele Ereignisse der Serie nicht so passiert. Danke, Hina. Dann wäre Hinas Freund geschrumpft. Ja, vermutlich, ja. Der potenzielle. Ja, also Jin und Wodka wären da gewesen. Also ich muss sagen, ich fand den die Folgen auch von der, ja, von dem Fall her recht schwach. So, das hat dadurch nicht geglänzt. Ich fand aber ganz gut, es waren irgendwie so ein paar witzige Szenen drin, so dieses ganze Setting mit dem Außerirdischen, das hat das irgendwie nicht ins Lächerliche gezogen, aber man hatte dann schon so gedacht, was ist denn das am Anfang, ja, da hat sie ein Alien und wie sie sich das dann vorstellen, das fand ich dann doch so, hatte so seine humorvollen Seiten, oder wenn sie den Trick ausprobieren und Kogoro muss dann herhalten als Opfer, das fand ich dann doch ganz lustig, aber da der Fall einfach schlecht war, kann ich da auch, würde ich jetzt maximal 3 Betonbeete vergeben. Also heißt das wirklich so, ja? Oh, finde ich gut. Ich glaube schon, ja. So, ich bin mir jetzt auch unsicher, muss ich sagen. Ja, Fundament, ja, kann man auch sagen. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr was ja, gewinnen. Genau. Vergaß gewinnen, ja. Das Betonbeet gibt es zu gewinnen. Ja gut, machen wir weiter mit den nächsten beiden Episoden. Episode 849 und 850. Das Passwort der Eheregistrierung. Welche Ehe soll denn da registriert werden, Johannes? Ja, die Ehe zwischen Yumi und Juichi Haneda. Genauer handelt es sich hierbei um eine Manga-Umsetzung, auch aus Band 89. Dort geht es damit los, dass Sato und Yumi zusammen was essen waren und Yumi dann schon wieder meckert, sie hat schlechte Laune wegen ihrem Ex-Freund. Und es geht immer um den Umschlag, das ist schon viele Fälle vorher passiert, ging es schon darum. Da hatte sie einen Umschlag bekommen von Juichi Haneda und sie solle ihn erst öffnen, wenn er alle 7, wenn ich mich gerade recht erinnere, habe. Und sie wusste nicht, was damit gemeint ist oder fragt sich da immer noch mit. Und während sie im Gespräch mit Sato ist, kommt in den Nachrichten, dass Juichi Haneda seine 7 Titel vielleicht verlieren könnte. Er muss zu einem Duell treten. Und Yumi kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, denn sie erkennt ihren Freund wieder, der sich um diese Shogi-Titel duelliert. Und warum das für Yumi so wichtig ist, oder ihr erster Gedanke ist, ist, dass es bei diesen Turnieren auch um viel Geld geht. Das war ihr erster Gedanke, um 100 Millionen Yen, die dort verdient werden. Und sie weiß aber nicht mehr, wo sie diesen Zettel zur Eheregistrierung, diesen Brief hat. Nach kurzer Überlegung hat sie festgestellt, hat sie als Lesezeichen für ein Modemagazin benutzt und das komplette Magazin weggeschmissen. Da ist sie natürlich total schockiert. Sie gehen direkt zu ihr nach Hause und finden den Müllplatz geleert vor. Und wen sie noch vorfinden, sind die Detective Boys plus Conan, natürlich auch dazu gehört. Und der bringt sie auf die Idee, dass vielleicht der Hausmeister den Müll zurückgestellt haben könnte, weil der heute gar nicht geleert wird oder zu dem Zeitpunkt. Und deshalb gehen sie zurück ins Apartment und tatsächlich vor Yumis Tür steht dieser Müll. Aber zu ihrem großen Entsetzen ist dieser Brief mit der Eheregistrierung nicht dabei. durchsucht alles, fragt, wo kann er denn sein? Sie ist ein bisschen genervt, weil es für sie ja auch um viel Geld geht und vielleicht auch um die große Liebe. Dann sagt Conan, dass vielleicht der Umschlag dem Hausmeister in die Hände gefallen sein könnte. Und dann machen sie sich gleich ein paar Stockwerke weiter runter und klingeln bei dem älteren Herr und fragen ihn, ob er denn den Müll runtergestellt hat. Und er kontert natürlich, oder er kontert zum großen Überraschen aller mit einem Foto auf seinem Handy, bei dem er den Brief geöffnet hat und die E-Registrierung abfotografiert hat. Yumi weiß also nun sicher, dass in dem Brief die E-Registrierung ist, was sie vorher nur vermutet hatte. Und sie stürmen gleich alle in den Raum von den Hausmeister, auch die Detective Boys, Sato und Yumi. Und sie fangen an, diesen Zettel zu suchen. Denn der Hausmeister ist der Meinung, sie hat ihn ja weggeworfen und es wäre nur Müll. Und sie müsse ihn schon suchen, wenn sie ihn haben will. Tja, und das macht ihr aber gar nicht so einfach. Er stellt dort ein kleines oder größeres Rätsel, das auch Conan einiges Kopfzerbrechen bereitet. Und ob sie dieses Passwort der E-Registrierung, dieses Dokument finden oder nicht, das müsst ihr selbst nachschauen, wenn ihr die Episode schaut. Ich fand die Folge eigentlich ziemlich gut. Der Fall war eine deutliche Steigerung, auch im Manga. Also der Fall, es war halt ein Rätselfall. Da sagt Philipp immer gerne, ja, kann man nicht miträtseln, Ja, genau. was natürlich stimmt, weil es halt wirklich. Ich meine, eine Anmerkung im deutschen Manga war Sternchen auf Deutsch nicht übersetzbar mit japanischen Beugungen und alles, wie das am Ende dann geregelt wird. Von daher kein Fall zum Mitraten, aber doch. Insgesamt fand ich das Rätsel eigentlich schon ziemlich. Es war gar nicht, es war sehr simpel und deswegen eigentlich so fast so genial, fand ich, wie das im Prinzip am Ende ist. Dann fand ich es noch ganz nett, wie sie zwei Szenen umgesetzt haben, nämlich die Schlussszene der zweiten Episode mit dieser Kamerafahrt um Heibara und Conan. Das fand ich sehr stimmungsvoll. Und zwischendrin die Szene, wo Heibara Yumi verarscht mit. Wenn es Shuki Chanel ist, dann würde ich auch meinen Namen auf die E-Registrierung schreiben. Und Yumi, was? Nur ein Scherz. Ja, weil das wirklich so ist, das hält dann wieder auf Yumis Gesicht und sie machen dann so, Und ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet diese Szene so mit so einem, mit solchen Comedy-Schnitten versehen haben, aber es hat auf jeden Fall sehr gut gepasst. 3,5 von 5 würde ich geben. Ich habe gleich noch ein kleines Detail, was ich dazu sagen möchte. Aber das nach der Bewertung. Ja, also mir hat die Episode sehr gut gefallen, also auch besser als die letzte. Ich fand sehr schön, dass man halt hier wieder auf Shukichi und Yumi sozusagen zu sprechen kommt, dass man nochmal die Geschichte erfährt, sozusagen, wie Yumi überhaupt den Umschlag bekommen hat damals und dass sie dann auch endlich mal rausfindet, was Shukichi überhaupt macht, weil sie ja vorher nie eine Ahnung hatte und das halt ja zu sehr lustigen Szenen führte. Dann auch das, was Lasse dann halt gesagt hatte mit Heibara und Yumi und ja, die Szene am Ende war auf jeden Fall, wow, habe ich gedacht, Alter, super und auch gleichzeitig wieder so ärgerlich, weil es war schon das Ende der Folge und ja, schön fand ich dann auch die Beziehung sozusagen zwischen Yumi und diesem Hausmeister, dass Yumi sozusagen dem Hausmeister geholfen hat, diese Stelle zu kriegen, weil er früher mal ja sozusagen von ihr verhaftet wurde und dann ja irgendwie halt sozusagen, dass sie ihm da eine neue Stelle gegeben hat und so ihn auf den rechten Weg geführt hat. Das fand ich auch sehr schön. Ja, das Rätsel hatten wir ja schon angesprochen. Konnte man als Deutscher nicht japanisch Sprachenkenntnis Mensch einfach nur verfolgen und ja sich unterhalten. Ja, von daher, wie gesagt, war sehr schön dann auch halt am Ende dann die Frage, schaffen Sie es überhaupt, das Rätsel zu lösen und geht es mit der Liebessituation weiter oder geht sie vielleicht ganz kaputt, wenn sie es nicht schaffen? Man weiß es nicht. Ja, von daher vergebe ich hier eine gute Bewertung und vergebe 4 von 5 tanzende Männchen. Okay, also ich muss sagen, ich bin, was das angeht, nicht war dabei. Ich muss sagen, ich fand die Folge ziemlich schlecht von der Idee her, generell. Also wirklich schlecht, weil man muss sich das halt mal ein bisschen vor Gedanken führen. Das ist da der Hausmeister, der da diesen, der da einfach, also sich diese Dreistheit herausnimmt, den Brief, ja, sie haben ihn doch weggeworfen und dann ein Rätsel zu stellen, wo ich mir dann halt nur so gedacht habe, wer ist dieser Hausmeister, dass er sich da anmaßt, allen Ernstes da diese Heirat zu verhindern? Also er hätte sie ja verhindert, wenn die Yumi das Rätsel nicht gelöst hätte. Ja, Spoiler, Entschuldigung. Aber da habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Dreistigkeit, die dieser Mann da an den Tag legt? So, wenn das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der Vater oder die Mutter von Hani da gewesen wären und die zukünftige Braut testen wollen, okay, wäre sehr merkwürdig. Ja, aber es wäre sehr merkwürdig gewesen, aber okay, das hätte ich noch nachvollziehen können. Aber der Hausmeister, ja, den, Na, er ist ja nicht nur der Hausmeister. sondern. Er ist ja quasi jemand, der Shukichis Karriere von Anfang an begleitet hat. Und das ist ja seine Hintergrundgeschichte, Ja, die er das ist erzählt. korrekt, aber. Und er ist sein größter Fan. Ja, Sehr Ja, gut, Olli. er ist Das ein begründet fanatischer doch Fren alles. Ja, genau, es ist. Er ist ein fanatischer, frenetischer Fan. Ja, das ist. Und der sagt, du, Bitch, bist nicht gut genug für ihn. Ha! Du lenkst ihn nur ab von seiner Karriere. Du bist nicht würdig. Ja, aber das ist doch trotzdem kein Argument dafür, dass er da diese Hochzeit, dass sich dieses anmaßen darf, da dieses Rätsel zu machen. Also ich meine, für mich ganz ehrlich, als ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehen habe lassen, habe ich mir so gedacht, also eigentlich ist der Mann verrückt. Ja, sowas, das gibt's doch überhaupt nicht, ja. Da wie diese Konstruktion, die fand ich total wahnsinnig, so Ja das. gut, dann kannst du auch diese ganze Situation von wegen, oh, auf der Heiratsurkunde steht, er ist der 7. Titelträger vom Beruf. Wenn er jetzt einen Titel verliert, hat er noch 6. Damit ist die Heiratsurkunde ungültig. Ihr könntet ja auch nicht einfach eine neue holen, wenn ihr trotzdem heiraten wollt. Also von daher macht die ganze, wenn man das so betrachtet, macht die ganze Situation keinen Ja, Sinn. eben. Und ja, tut mir leid. Also, ich fand das, keine Ahnung, so das Rätsel generell. Ich meine, es war ein Rätsel für Yumi und wer hat es gelöst? Ja, nicht Yumi. Sie hat vielleicht mal kurz eine Matheaufgabe gerechnet, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, ja, das war's jetzt. Das war der große Test. So, die Hauptarbeit hat nicht sie gemacht. Und was war das überhaupt für eine Szene, wo dann die ganzen Kinder da reingestürmt sind in die Wohnung? Der alte Mann hat überhaupt nichts dagegen und die durchwühlen das Schlafzimmer von dem Mann. Also, da habe ich mir auch Ja, gedacht, weil es das ist das. ja wieder. Ja, aber das ist doch, was er wollte. Ja. Deswegen hat er doch nichts dagegen. Ja, aber das finde ich doch höchst merkwürdig, wenn da die Kinder den seinen Schlafplatz durchsuchen und was weiß ich, vielleicht noch die Unterwäsche finden. Also keine Ahnung. Also ich muss sagen, da hatte ich einige Probleme mit diesem Setting einfach. Auch wenn ich so diese, also die ganz Grundidee mit diesem Rätsel hätte ich ja gar nicht so schlecht gefunden, nur dass es dann der Hausmeister stellt, dem Yumi sogar noch den Job verdankt hat, wo er eigentlich hätte merken können, okay, sie ist gar nicht so ein böser Drache oder ist gar nicht so. Das vergisst er auch in dem Moment komplett, weil er dann halt sagt, oh, ich bin so ein Fan und ich muss aufpassen, dass Haneda da irgendwie keine schlimme Frau findet, die ihn da ablenkt. Da denke ich mir so, Er nee. fand Yumi ja schon, er fand Yumi ja schon vorher schlimm. Er war ja auch nicht dankbar für den Job. Er hat sie ja trotzdem als Drachen bezeichnet. Und dann hat er sie noch mit Haneda gesehen. Ja, aber trotzdem. Und dann auch das Rätsel, Frechheit. Also ich muss sagen, ich fand das so, keine Ahnung, ich fand das waren auf jeden Fall so Punkte, die haben mich massiv gestört, weswegen ich der Episode auch generell keine gute Bewertung geben würde. Was ich aber gut fand, das gab es natürlich auch so Momente, ich fand es besser als die Manga-Umsetzung, einfach weil es hier ein bisschen im Anime ein bisschen nachvollziehbarer war, was im Manga halt irgendwie schwierig, oder im deutschen Manga zumindest schwierig war, irgendwie nachzuverfolgen. Und was ich natürlich auch gut fand, was du, Lasse, auch schon angesprochen hattest, war diese Endszene mit dieser Kamerafahrt. Umso ärgerlicher fand ich es dann, dass dann im nächsten Moment die Episode angekündigt wurde, der remasterte Folge, ich glaube 39 war es oder so, wo ich mir dann gedacht habe, ja, toller Cliffhanger und jetzt nutzt man den gar nicht so aus, jetzt müssen wir noch eine Woche mehr warten, nur um jetzt eine remasterte Folge präsentiert zu bekommen. Ach, das hat mich dann auch noch mit einem schlechten Gefühl aus der Episode entlassen und deswegen würde ich da, keine Ahnung, einen Hausmeister vergeben für. So, und jetzt das, worauf wir alle gespannt warten. Ja, der Hausmeister konnte nämlich nicht Shukichis Vater sein. Es war lustig, dass du das gerade angesprochen hast, denn wir sehen ja die Eheregistrierung und anders als im Manga sind die Felder, wo der Bräutigam seine Eltern einträgt, hier super deutlich sichtbar im Anime. Im Manga ist das nur so zur Hälfte sichtbar. Aber hier sehen wir einfach freundlich, dass sein Vater irgendwas mit Akai heißt und seine Mutter Mary Sarah heißt, also die Anime-Zuschauer kriegen hier etwas vorgesetzt, was im Manga so nicht stattgefunden hat, weil da waren die Namen der Eltern nicht zu lesen, richtig. Aber hier sieht man einfach, dass die Mutter Mary Sarah heißt offensichtlich. Tja, ich meine... ist das jetzt ein Spoiler in dem Sinne? Es war in der Anime-Episode zu sehen. Vielleicht bin ich einfach nur ein saltiger Manga-Leser, der darauf noch viel länger warten musste als die Anime-Zuschauer. Ich musste da noch ein paar 30 Kapitel oder so warten. Aber die Manga-Zuschauer kriegen das wesentlich früher in Episodenform. Anime. Ungerecht ist die Welt, ne? Ja. Ja, die Welt ist, es gibt nichts Gutes mehr in dieser Welt. Vor allem nein, die relativ tolle Welt. Ich habe mich geirrt, da gibt es ja noch die kommenden Episoden. Genau, ja. Obwohl wir einen Cliffhanger haben, sagen die Anime-Macher, lol, die Fälle hängen zwar Manga zusammen, aber was kümmert uns das? Wir machen jetzt einfach erstmal die Mystery-Tour, nämlich die Tour durch die Hölle der Liebe, die in Beppo in der Präfektur Oita stattfindet. Ein Zweiteiler am 4. und 11. März. Wie gesagt, die Mystery Tour aus irgendwelchen Gründen nicht letztes Jahr im Dezember, sondern jetzt erst im März. Warum auch immer. Da wird es um heiße Quellen gehen und irgendwie aus irgendeinem Grund gibt es mal wieder eine Fake-Hochzeit mit Sato und Takagi. Was auch irgendwie so ein bisschen hell war, als ich mal die Vorschaubilder gesehen habe. Ja, genau. Aber kann das nicht sein, ich meine, die Mystery-Tour, die reale Mystery-Tour, die startet doch im April in Japan, soweit ich informiert bin, dass das vielleicht als Werbung dann genutzt wird, quasi vom, das basiert ja auf dem vorigen Jahr, dass man das dann quasi als Werbung nimmt, damit viele zu der diesjährigen Mystery-Tour hingehen im April, könnte ich mir so vorstellen. Kann sein, aber dann frage ich mich, warum sie das vorher nie gemacht haben. Ja, vielleicht haben die jetzt gemerkt, ist doch klug, vielleicht, ich weiß nicht was, im Dezember ist ja irgendwas dazwischen gekommen, ne? Aber da war ja der Fall mit dem, was ja so zu Weihnachten gepasst hat, ne? Ja, und alles, ja. Ja, und der Fall hat zu Weihnachten gepasst, ja. Dann haben die es verschoben. Aber der wahre Grund, warum man im März an das Gute in der Welt glauben darf, ist, dass wir endlich den Umsetzung des Kindergartenfalls aus Band 87 bekommen. Ich dachte, ich könnte nicht richtig. Teile. Erinnerung an die Kirschblütenklasse Run Girl und Shinichi Boy am 18. und am 25. März. Dieser Fall wird damit endlich umgesetzt und es ist so, wie vorher spekuliert wurde, sie haben wirklich darauf gewartet, dass in Tokio wieder Kirschblütensaison ist, weil Ende März blühen die Kirschblütenbäume in Tokio, da fängt das an, das ist die Saison und dann haben sie wirklich darauf gewartet jetzt scheinbar, weil das dazu passt. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Japan. Da sind ja auch wieder drei neue Kapitel erschienen, die Kapitel 987 bis 989. Und da gebe ich gleich direkt wieder zurück zu Lasse, wie soll es anders sein? Genau. Wir befinden uns auf einem Campingplatz. Die Detective Boys sind mal wieder unterwegs nahe Tokio. Camping! Campingplatz aufgemacht. Aber sie sind nicht mit Professor Agasa unterwegs, denn der hat eine Erkältung, sondern mit ihrer neuen Lehrerin Rumi Wakasa sind sie da zugegen, die Conan irgendwie verdächtig vorkommt, denn er hat ja in dem letzten Fall mit ihr eine Quittung gefunden, die gezeigt hat, dass sie erst kurz bevor sie Detective Boys zu sich nach Hause eingeladen hat, in Anführungszeichen, hat sie erst Besteck und Teller gekauft, die sie dann hinter den Detective Boys vorgesetzt hat und vermutet deshalb, dass sie die Detective Boys absichtlich dahin gelockt hat, um sie in den Fall zu verwickeln, beziehungsweise er vermutet, dass er selbst das Ziel ist. Deswegen ist ihm Rumi momentan nicht so geheuer, aber das spielt erstmal eine untergeordnete Rolle, denn die Gruppe trifft auf eine andere Gruppe, nämlich Studenten aus einem Basketballclub von der Universität, unter anderem ihren Starspieler, ein Verteidiger und zwei Manager. Und einer der Manager hat eine Augenverletzung und der ist auch ein bisschen sauer auf den Verteidiger, weil der Verteidiger hat ihm beim Training mit dem Ellbogen ins Auge gerammt, ist dadurch ziemlich stark beschädigt und seine Karriere beendet, denn der eine Manager mit der Augenverletzung war vorher der Starspieler. Und die streiten sich dann so ein bisschen, weil der Verteidiger spielt das vor den Kindern so ein bisschen, ja, ich hab das Auge so ein bisschen gestreift, das war jetzt nicht schlimm, und worauf der Manager richtig sauer wird und ihn anbrüllt, dass das Auge so stark beschädigt war, dass er es fast verloren hätte und ein künstliches Auge sich zulegen musste. Woraufhin Haibara auf einmal die Aura der Organisation von Rumi spürt, die düster zu Boden blickt, mit einem wirklich starrenden Blick und etwas in ihrer Tasche umklammert. Also sie krallt sich so von außen etwas in der Hosentasche fest, was Conan bemerkt. Und auch sonst wird die Gruppe aus einem Zelt von einer weiteren Person beobachtet. Später kochen dann die Detective Boys zusammen mit den Basketballern, wobei sich der Verteidiger, der alle so ein bisschen angeschnauzt hat, wer könnte wohl das Opfer sein, hat sich abseits davon in sein Zelt zurückgezogen, hat gesagt, ey, lass mich doch alle in Ruhe, ich trinke da Alkohol und esse ein bisschen was. Und die versuchen alle, gehen sie mal zu seinem Zelt und versuchen ihn zu überreden, dass er rauskommen soll und mit ihm essen soll, aber schaffen es nicht. Und später bemerken sie, sein Zelt brennt. Und nachdem sie die Flammen gelöscht haben, finden sie in dem Zelt nur noch den völlig verbrannten Körper. Warum habe ich jetzt bei verbrannten Körper gelacht? Es ist halt so brut. Es ist halt wirklich so eine richtige Brandleiche, sehen wir nicht so oft in Conan. Genauso wie damals im Fall in Kawanakajima, wo der enthauptete Leute rechts und links waren. Was wir auch nicht so oft sehen. Und was hatten wir in Kawanakajima noch? Ja, genau, Hyakuro da. Und der ist auch in diesem Fall wieder dabei, denn die Figur, die die Gruppe vorher aus dem Zelt beobachtet hat, ist tatsächlich Kuroda, der vorher von Shiratori erfahren hat, dass Rumi hier mit denen ist. Und Kuroda hat nämlich vorher den Fall um Koji Haneda im Internet recherchiert und im Zusammenhang dazu auch an Rumi gedacht, die er ja im letzten Fall in den Nachrichten gesehen hat, wir erinnern uns. Und so rufen sie jetzt die Polizei. Mit Inspektor Yuminaga, der wieder ankommt, der gute alte Brandermittler, den wir auch lange nicht mehr gesehen haben, so ein kleiner Charakter, den ich immer ganz toll fand, weil er so eine tolle Beziehung zu Conan hat. Und auch in diesem Fall ist er wieder super relaxed, auch wenn Conan irgendwie Handys klaut von den Polizeibeamten, um sich Beweismittel anzusehen, sagt er nur, aha, du hast also mal wieder was gefunden, nicht wahr? Finde ich besser als dauernd Megure, der sagt, und Kogoro, der ihn dann einen auf den Kopf hauen würde. Da finde ich Yuminaga schon deutlich. Sie untersuchen jedenfalls den Fall, wobei Kuroda und Wakasa sich gegenseitig ziemlich angiften. Und Rumi ist sichtlich schockiert davon, dass sie hier auf Kuroda getroffen ist, während er es ja absichtlich gemacht hat. Aber sie schreckt auch nicht vor ihm zurück, sondern gibt ihm ordentlich Kontra. Und die beiden machen sich quasi so passiv-aggressiv gegenseitig fertig. Während halt die Mordermittlung läuft, bei der Rumi, Kuroda und Conan tatsächlich zur Lösung führen kann. Was ja auch schon bemerkenswert ist, dass sie beide schon mal wieder, es ist ja nicht das erste Mal, dass Rumi Conan einen Hinweis gibt, dass sie ihm da überlegen ist. Vorher allerdings hat Rumi noch aus irgendeinem Grund, kann sie mit ihrem rechten Auge auf einmal nicht mehr sehen. Beziehungsweise konnte sie überhaupt jemals mit ihrem rechten Auge sehen? Das wird in diesem Fall in Frage gestellt, weil sie plötzlich ganz komisch mit dem Kopf hin und her wackeln muss, um Ayumi unter ihr mal mit einem Auge zu sehen, aber mit dem anderen scheinbar nicht. Was Haibara jetzt in Verbindung mit der Aura-Organisation, mit der Aura der Organisation in Verbindung damit ziemlich sauer aufstößt. Aber am Ende ist es quasi so eine Situation wie am Ikkaku-Rock, wenn wir uns daran erinnern, also dieser Einhornsfelsen. Mit Subaru Ukiya, denn Ayumi wird vom Täter quasi als Geisel genommen, mal wieder. Aber diesmal ist es Rumi, die sie rettet, allerdings mit einer anderen Methode. Wenn wir uns erinnern, Ukiya hat ja was von 0,18% gesagt, um den Täter zu provozieren. Aber Rumi sagt zum Täter, stech das Mädchen doch einfach ab, wenn du dich traust. Ich kann dir auch helfen, sie abzustechen. Was den Täter ziemlich schockiert, sodass Kuroda ihn von hinten überwältigen kann, ohne dass Ayumi etwas passiert. Und aus irgendeinem Grund am Ende des Falls vertraut Haibara Rumi, weil sie Ayumi gerettet hat. Und Conan fragt sich immer noch, was in Rumis Tasche ist. Und damit sind wir nach 3 Kapiteln nicht sonderlich viel schlauer als vorher, bewegen uns mit großen Schritten auf die 1000 zu, haben jetzt erstmal 2 Wochen Pause und als nächstes vermutlich einen Heiji-Fall. Aber ich fand den Fall trotzdem ziemlich gut. Ja, ich auch. Ist zwar ein Camping-Detective-Boys-Fall, aber dadurch, dass er halt sozusagen so die besonderen Elemente und Charaktere hat und wir halt Rumi und Kuroda haben, die ja beide eventuell noch potenzielle Rum-Kandidaten sind und wir halt aus Sicht der Fall sozusagen auch mit sozusagen die zentrale Frage mit dem Glasauge sicherstellt. Also ja, finde ich, wir kommen zwar nicht weiter, wie Lasse sagt, aber trotzdem finde ich das sehr spannend sozusagen, diese kleine Elemente da so zwischendurch, wo man schon wieder hier so ganz nervös sitzt. Also ich sitze hier gerade ganz nervös und hibbelig. Und ja, war sehr interessant, der Fall, das so zu sehen. Und zählt auf jeden Fall für mich zu den besseren. Ich freue mich dann auch auf die deutsche Umsetzung, wenn es soweit sein wird. Und vergebe hier schon mal 4 von 5 Zelten. Ich finde das halt den Fall, auch wenn wir nicht ganz so weiterkommen, ziemlich wichtig, weil hier viel Setup betrieben wird und viele Fragen aufgeworfen werden. Weil ich persönlich hoffe ja immer noch, dass Gosho so um Kapitel 1000 herum so ein etwas ähnliches macht wie bei 600 mit Kia, dieses ganze Konstrukt, was dann im Anime später als Clash of Red and Black umgesetzt wurde, um Kapitel 600 rum. Ich hoffe, dass Gosho wieder sowas ähnlich, also sowas von der Preisklasse her an Spannung und so um Kapitel 1000 rum raushaut und dass das hier quasi einer dieser Setup-Fälle dafür ist, wenn es dann losgeht. Wie gesagt, als nächstes kommt wahrscheinlich Heiji. Die kleine Notiz am Rande des Kapitels sagt, nächster Fall kommt ein Schwertkämpfer wieder vor, was ja der einzige, den wir kennen, ist Heiji. Also ist es wohl logisch, dass das Kapitel wird Ende März kommen, also wird es wahrscheinlich ein Heiji-Fall, der dann parallel zum Film laufen wird, vermutlich. Weil, wenn das da angefangen wird, läuft es ja in den Film hinein. Und dass wir das dann haben und dann danach es kurz bevor der 1000 dann richtig losgeht mit dem, was jetzt hier aufgebaut wird. Das war ja auch bei Clash im Manga so, dass wir ja noch diesen Isuke-Fall hatten mit dem, wo sie die Blutgruppe, den Pasta geholt haben. Der in den Pool gefallen ist, der Pasta, ja. Richtig, und wo Isuke sich am Ende auch das Hemd voran auszieht und die Leukämienarbe sieht. Und dazwischen ist ja noch dieser Fall mit dem Teufel, der Origami-Fall, ja, dieser Rocksänger. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Heiji-Fall, der jetzt kommt, parallel zum Film läuft, auch nur so eine kleine Pause zwischen den wichtigen Kapiteln ist, wie es damals auch war. So was Gush jetzt noch zwischendrin einbaut, aber dann so kurz vor 1000 geht's dann los und 1000 ist dann so wie Kapitel 600 eben. Kapitel 600 war ja das, wo Kon und Akai da sich in Kias Zimmer gestellt haben und sagen, na Akai, bist du bereit, alles auf eine Karte zu setzen? So geil. So ein geiler Moment, auch die Zeichnung. Mhm. Und das Kapitel 1000 wieder halt auch so ein Moment, meinetwegen auch in der Mitte von so einem spannenden Fallkonstrukt hat. Und ja. Aber ich freue mich auch auf den Heiji-Fall. So für zwischendurch mit Momiji, dass das im Manga weiter aufgegriffen wird. Aber erstmal, wie gesagt, 2 Wochen Pause. Erst Ende März geht's weiter. Genau, und demnach wird es dann auch wahrscheinlich im nächsten News-Podcast nicht so viele neue Informationen geben, aber wir bleiben natürlich wie gehabt für euch am Ball, dann halt im übernächsten News-Podcast und in allen weiteren News-Podcasts, ihr kennt das Ganze. Ja, da sind wir auch schon am Ende des heutigen News-Podcasts hier angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Erkenntnisse, viele neue Informationen gewonnen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich verweise noch auf unser Wiki, conanwiki.org, unser Forum, conanforum.org, unsere News-Seite, conannews.org. Auf Twitter sind wir zu finden, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, youtube.com/connennews, instagram.com/connennews und auf iTunes sind wir als Connencast zu finden. Nicht vergessen, nächste Woche erscheint an dieser Stelle der Themenpodcast zu Pro7Max und in den beiden Wochen drauf erscheint der Abschluss der Magic Kaito Kid the Phantom Thief Reihe, die Episoden 11 und 12 im Audiokommentar, die ja lange verschollen sind, jetzt erscheinen sie endlich und danach geht's dann schon mit dem nächsten News-Podcast weiter, also der ganze März ist hier voll bombardiert mit Conancast zum Hören. Ich bedanke mich, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören und schaut auf YouTube und im Forum vorbei. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.